Erster David besiegte die Philister. Er nahm ihnen die Macht über ihre Hauptstadt weg. Zweiter, er besiegte auch die Moabiter. Er teilte sie mit einer Schnur ein. Eine Gruppe dürfte leben. Die andere Gruppe starb. Die Moabiter mussten David Geld zahlen. Dritter, David besiegte König Hadadeser von Zoba. Hadadeser wollte seine Macht am Fluss Euphrat vergrößern. Vierter, David nahm 1700 Reiter und 20.000 Soldaten gefangen. Er verletzte die meisten Pferde. Er behielt nur 100 Pferde. Fünfter, die Aramäer aus Damaskus wollten Hadadeser helfen. Aber David tötete 22.000 Aramäer. Sechster, David setzte Verwalter in Damaskus ein. Die Aramäer mussten David Geld zahlen. Gott gab David den Sieg an jedem Ort. Siebter, David nahm die goldenen Schilde von Hadadesers Dienern. Er brachte sie nach Jerusalem. Achter, König David nahm auch viel Bronze aus den Städten von Hadadeser. Die Städte hießen Tebach und Berotai. Neunter, König Toi von Hamat hörte vom Sieg Davids. David hatte das ganze Heer von Hadadeser besiegt. Zehnter, Toi schickte seinen Sohn Hadoram zu David. Er wollte David grüßen und gratulieren. Hadadeser war früher ein Feind von Toi. Hadoram brachte Geschenke aus Gold, Silber und Bronze. Elfter, König David gab diese Geschenke Gott. Er tat das auch mit dem Silber und Gold von anderen Völkern. Zwölfter, das Gold kam von Edom, Moab und den Ammonitern. Auch von den Philistern, Amalek und Hadadeser war Beute dabei. Dreizehnter, David machte Frieden. Nachdem er zurückkam, besiegte er 18.000 Edomiter im Salztal. 14. Er setzte Verwalter in ganz Edom ein. Alle Edomiter mussten David dienen. Gott gab David den Sieg an jedem Ort. 15. David regierte über ganz Israel. Er handelte fair und tat das Richtige für sein Volk. 16. Job war der Chef über das Heer. Josaphat schrieb die wichtigen Dinge auf. 17. Zadok und Abjatar waren Priester. Seraja war der Schreiber für den König. 18. Benajahu war der Chef über die Leibwache. Die Söhne von David waren auch Priester.